Mit Musik von Peter Stangl, Moritz Eggert, Dorothee Eberhardt, Wilhelm Killmeier, Friedrich Schwenk, Heinz-Werner Henze und Rudi Spring. Wir beginnen mit der Suite aus Cabaret Voltaire für Kammerorchester von Peter Stangl. Eine Very Sophisticated Operetta. Eine Suite mit 8 Teilen. Ouvertüre, so sterben wir alle Tage. Entreakt zum zweiten Aufzug. Satie, Finale des zweiten Aktes, Grand Vals. Wenn ich nur wüsst, wer du wirklich bist. Kann sie mir je verzeihen? Monique Fleur, ich lieb dich, Sir. Und Finale, Auftritt der Dadaisten, ob in Kabarett, Kunst oder Leben. Es musiziert die Taschenphilharmonie unter Leitung des Komponisten Peter Stangl. Thank you.

We'll be right back. Cabaret Voltaire, eine Dada-Operette von Peter Stangl. Daraus hörten wir die Suite für Kammerorchester, gespielt von der Taschenphilharmonie unter Leitung von Peter Stangl. Und damit kommen wir zum Zyklus Hämmerklavier von Moritz Eggert. Daraus hören wir die Nummer 20, One Man Band 2 für Klavier und Nebeninstrumente. Eine Aufnahme mit Dorit Bauer-Ecker, Stimme, Klavier, Toy, Piano, Pfeifen, Mundharmonika, Fußperkussion, Holzblock und Objekte. Thank you. One Man Band 2 für Klavier und Nebeninstrumente aus dem Zyklus Hämmerklavier von Moritz Eggert und dargeboten von Dorit Bauerecker. Nun eine Komposition von Dorothee Eberhard, Schräge Vögel für zwei Klaviere, interpretiert von Christiane Matte und Eriko Kagawa. Thank you. Das waren Christiane Mathé und Eriko Kagawa an zwei Klavieren mit der Komposition »Schräge Vögel« von Dorothee Eberhardt. Es folgen drei der Canti Amorosi von Wilhelm Kilmeier: »Sandasse amora caccia«, »Ohimè se tanto amate« und »Quant voileros espanir«. Eine Aufnahme mit Anneliese Kupper Sopran, Lorenz Feenberger Tenor und der Singgemeinschaft unter Leitung von Rudolf Lamy. Anneliese Kupper Sopran, Lorenz Feenberger Tenor und die Singgemeinschaft Rudolf Lamy sangen drei Canti Amorosi von Wilhelm Kilmeier. Neue Kinderszenen für Klavier komponierte Friedrich Schwenk. Die sieben Titel erinnern an Robert Schumann. Melodie, wichtige Begebenheit, kuriose Geschichten, Träumerei, Fürchten machen, fast zu ernst und Der Papa spricht. Der Pianist ist Andreas Kuras. Thank you.

Andreas Kuras spielte die neuen Kinderszenen für Klavier von Frederik Schwenk. Wolfgang Schneiderhahn wird jetzt begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Hans-Werner Henze in dessen Konzert für Violine und großes Orchester mit den vier Sätzen Largamento rubato, allegro molto, vivacissimo, andante con moto und allegro molto vivace. Thank you.

Hans-Werner Henze, Konzert für Violine und großes Orchester. Wolfgang Schneiderhahn war der Solist und der Komponist Hans-Werner Henze dirigierte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Aus dem Triptychon Opus 69 von Rudi Spring hören wir jetzt den zweiten Teil für Violine, Violoncello und Klavier. Drei Sätze: Zueignung, Riesenrad, Aufbruch. Es musizieren Jessica Kuhn, Hanna Weyrich und Rudi Spring. Thank you. Aus dem Triptychon, Opus 79 von Rudi Spring, war das die Nummer 2. Gespielt von Rudi Spring am Klavier, Hanna Weyrich Violine und Jessica Kuhn Violoncello.